Es ging nicht an, eine von Grund auf gefälschte Vergangenheit ganz unvermittelt der wirklichen Gegenwartsgeschichte gegenüberzustellen. Ein allmählicher Übergang von Dichtung in Wahrheit war unbedingtes Erfordernis. Die Fälscher mussten also vorsichtiger verfahren, je mehr sie sich in den Quellen der Gegenwart näherten. Besonders bei der Urkundenfabrikation sah man sich dem Zwange unterworfen, die Fälschungsfäden geschickt an die bestehenden Verhältnisse anzuknüpfen. Fälschen und sogar erdichten konnten die Väter der Aktion um 1450 hinsichtlich der Geschichte um 1300 noch herzhaft. Und sie sind dabei auch nicht spröde gewesen, aber es war nun nötig, Wahrheit und Dichtung gleichsam auszubalancieren. Die Grundzüge der wirklichen Geschichte von etwa 1300 an konnten nicht mehr allenthalben total ausgelöscht werden, aber man konnte sie geschickt umschleiern und tendenziös herausputzen. Also auch die Quellen der Geschichte des 14. und 15. Jahrhunderts lügen noch, und zwar sowohl in unzähligen Einzelfakten wie in der Darstellung der weltpolitischen Begebenheiten, aber trotz der gefälschten Hülle gelingt es dem kritischen Auge, durch die Verschleierung hindurch die geschichtliche Wirklichkeit wenigstens in großen Konturen zu erkennen. Zusammengefasst bedeutet das Ergebnis unserer Erwägungen: Die Quellen für die Zeit nach 1300 sind glaubwürdiger als die Quellen vor dieser Epoche. Wir kehren nun zu den Schilderungen der Stadt Rom bezüglich ihres Zustandes im 14. und 15. Jahrhundert zurück. Die Quellen berichten, wie wir uns erinnern, von einem ungeheuren Verfall der Welthauptstadt. Die ehedem blühende Stadt, so wird berichtet, sei am Ende der Verfallszeit nur noch ein Dorf von Viehwirten gewesen. Ist solch gewaltiger Verfall und Absturz Roms überhaupt möglich, so fragen wir noch einmal. Die Quellen bestätigen dies Faktum allerdings, aber wir wissen ja, dass diese Quellen ein Ausfluss der Fälschungsaktion sind und dass ihre Fakten daher allesamt von vornherein fragwürdig aussehen. Auch das Faktum des Verfalls der Stadt Rom muss daher auf seine Echtheit und Wahrheit hin erst noch einer kritischen Prozedur unterworfen werden. Zu diesem Zwecke werden wir die Psyche der dieses Faktum verwirklichenden Menschen genau zu untersuchen haben. Aber schon bevor wir mit diesem Experiment beginnen, können wir eine sehr wichtige Feststellung bezüglich des Verfallsfaktums machen, indem wir uns des Satzes erinnern: Die Quellen für die Zeit nach 1300 sind glaubwürdiger als die Quellen vor dieser Epoche. Rom ist im Mittelalter eine Weltstadt gewesen, berichten die Quellen vor 1300. Rom ist ein elendes Dorf, berichten die Quellen nach 1300. Das zuletzt berichtete Faktum ist glaubwürdiger als das erste. Es ist sogar dies zweite Faktum an und für sich glaubhaft, aus dem Grunde nämlich, weil es nicht nur der damaligen Gegenwart, der Zeit der Fälschungsaktion, zeitlich sehr nahe liegt, sondern weil es direkt in jene Gegenwart hineinragt. Alle Quellen an der Schwelle der Neuzeit erzählen, dass die christliche moderne Stadt Rom erst etwa Mitte des 15. Jahrhunderts erbaut oder, wie sie sich ausdrücken, wieder erbaut worden ist. Vorher sei Rom eine Trümmerstätte, eine Einöde, ein Dorf gewesen. Davor aber, nämlich vor der Trümmerzeit, so berichten die Quellen vor 1300, war Rom eine große Stadt, nämlich die Stadt der mittelalterlichen Päpste. Was die Quellen nach 1300 über Roms Zustand berichten, ist also glaubhafter. Ich werfe nun die Frage auf: Sollte es eine glatte Lüge sein, was die gefälschten Quellen vor 1300 über die angebliche Stadt Rom zu erzählen wissen? Sollte gar vor 1300, eben vor der angeblichen Trümmerzeit, eine Stadt Rom überhaupt nicht bestanden haben? Hat im Mittelalter eine Stadt Rom überhaupt existiert? Sollten auch alle Berichte von dem Verfall einer vorher bestehenden blühenden Weltstadt erlogen sein? Ich bitte den Leser, vor dieser Frage nicht zurückzuschrecken, sondern sie mit schärfster Kritik ins Auge zu fassen. Gewiss erzählen die Quellen vor 1300 immer wieder von einer päpstlichen Welthauptstadt Rom im Mittelalter. Aber der Leser vergegenwärtige sich das Generalerlebnis meiner früheren Schriften. Die gesamte Geschichte des Mittelalters ist im Verlaufe der großen Aktion systematisch verfälscht worden. Und das besagt gleichzeitig, auch alle Angaben über den Zustand im Mittelalter stehen unter dem Verdacht der Fälschung. Unsere Frage, hat überhaupt im Mittelalter eine Stadt Rom existiert, ist also in Anbetracht der erfolgten Fälschung aller mittelalterlicher Geschichte nicht nur statthaft, sondern sie ist uns zur Pflicht gemacht. Die Tatsache der Fälschungsaktion zwingt uns jeder Angabe in den gefälschten Quellen gegenüber zur kritischen Einstellung. Von vornherein dürfen wir keinem einzigen Faktum vertrauen. Jedes Faktum der gefälschten Überlieferung muss, wenn anders es uns um die Ermittlung der historischen Wahrheit ernst ist, der Feuerprobe der absoluten Kritik unterworfen werden. Erst was diese Feuerprobe bestanden hat, kann als Wahrheit gelten. Ich sagte oben, aus dem trüben Schlammmeer der Erdichtung taucht der feste Boden geschichtlicher Wahrheit und Wirklichkeit gegen Ausgang des Mittelalters allmählich empor. Erst nach 1300 gewinnt die historische Wahrheit in ihren Grundzügen festes Land. Werfen wir nun einen kurzen Blick auf die Papstgeschichte, und zwar hinsichtlich der Residenz der Päpste. Wo sehen wir im 14. Jahrhundert die Päpste residieren? Nicht zu Rom. In der französischen Stadt Avignon sitzen die Päpste. Vorher sollen sie in Rom residiert haben, erzählen die Quellen vor 1300. Mit der Angabe nun, dass im 14. Jahrhundert Avignon die Papstresidenz gewesen sei, halten wir in der Tat einen Zipfel historischer Wirklichkeit in der Hand. Ein Papst saß sogar noch zu Beginn des 15. Jahrhunderts auf der Burg zu Avignon. Avignon, eine Papstresidenz. Dies Faktum der Quellen nach 1300 hält auch, wie wir noch sehen werden, unserer Kritik stand. Es war ja auch unmöglich, dass die Fälschergenossen aller Welt offenkundig den Bären aufbinden konnten, der Papst habe noch kurz vorher, ja zur Fälschungszeit selbst, in Avignon residiert, wenn das in Wahrheit nicht der Fall gewesen wäre, wenn er in Wahrheit die ganze Zeit irgendwo, zum Beispiel in Rom, residiert hätte. Die Angaben der Quellen nach 1300 betreffs Avignon als Papstresidenz enthalten also an und für sich und im Wesentlichen ein wirklich historisches Faktum. Die Angaben der Quellen vor 1300 dagegen, wonach früher Rom die Residenz der Päpste gewesen sein soll, bleiben fragwürdig im höchsten Grade, solange sie nicht im Feuer der absoluten Kritik auf ihren historischen Wahrheitsgehalt hin geprüft worden sind. Beschließen wollen wir dies Kapitel, indem wir das avignonesische Rätsel des babylonischen Exils und das Rätsel der Stadt Rom nebeneinander gestellt betrachten. Aus dem avignonesischen Rätselfaktum ergab sich die Schlussfolgerung, dass zur Zeit des angeblichen Exils die Tradition von der Sedes Romana noch nicht bestanden haben kann, dass sie also erst später entstanden sein muss. Das würde bedeuten, die Überlieferung, wonach vor 1300 Rom die göttlich eingesetzte Residenz der Päpste war, erweist sich als höchst fragwürdig. Diese Fragwürdigkeit wird nun bestätigt und bekräftigt durch das Rätsel der Stadt Rom im Mittelalter. Dies Rätsel drängte uns bekanntlich die Frage auf, hat im Mittelalter eine Stadt Rom überhaupt existiert? Wenn vor 1300 und noch vor 1400 eine Stadt Rom nicht bestanden hätte, dann wäre mit einem Schlage klar, dass und warum auch eine Tradition von der Rom-Residenz der Päpste im Mittelalter zur Exilzeit nicht im Allgemeinbewusstsein der Christen vorhanden sein konnte. Dann wäre die eisige Gleichgültigkeit aller Christenheit gegenüber Rom durchaus begreiflich. Wenn es aber vor 1300 noch gar keine Stadt Rom gab, dann sind auch die Schilderungen von dem angeblichen grauenhaften Verfall fragwürdig, ja erlogen. Dann ist auch die angebliche Übersiedlung des Papsttums von Rom nach Avignon eine Lüge. Wohlverstanden, die Übersiedlung des Papsttums von Rom ist eine Lüge, Avignon als Papstresidenz dagegen stellt aus früher angegebenen Gründen ein wirklich historisches Faktum dar. Sehr erstaunt fragt nun der Leser, haben denn während des ganzen Mittelalters die Päpste in Avignon residiert? Ich muss noch um etwas Geduld bitten. Am Schlusse dieses Heftes wird dem Leser eine überraschende Antwort auf seine Frage gegeben werden. Vorher nimmt das Rom-Rätsel noch einmal unsere Aufmerksamkeit ganz in Anspruch.